In meinem Inselmeer tobt ein Gehirnsturm. Exzentrisch werden elementare Gedanken qualvoll zu totem Gelee. In meinem Nähkästchen plaudert ein Braunkehlchen. Populistisch werden verkehrte Worte hetzend zu Langwaffen. In meinem Meeresgrab will etwas gesagt werden. Ertrunken werden Störungen zu Zögerungen, bis erneut unterm Wasser die Öfen brennen.